zieh den Hass in meinem Blick. Der Antichrist, gefangen in der Finsternis. Und für dich wird Weihnachten in Blut getränkt. Ein verrücktes Fest der Liebe, sowas gibt es bei mir nicht. Schau in meine Augen, zieh den Hass in meinem Blick. Der Antichrist, gefangen in der Finsternis. Und für dich wird Weihnachten in Blut getränkt. Jedes verdammte Jahr die gleiche Heuchelei. Die Kirche feiert ihren Sieg über die Heiden. Gott zu Gesellschaft blüht. Zu Weihnachten wird wieder Sonnenwende in unsere Breitengraden herrscht. Auferstehung oder eine Leiche schwach. Leidenschaft kommt von dem, was leidet schon. Doch zweifelhaft sind alle Beweggründe, die diese Zeit begleitet durch den kalten Winter. Ich komme gecreept mit grauner Visage, extra für dich aufgesetzt. Hab den Weihnachtsmann getötet und ihn ausgeschlachtet für Organe, weil der Hass immer weiter in die Höhe wächst. Böses Denken treibt mich an, während du mit der gesamten Familie zu arbeitest. Plane ich den nächsten Mord, doch sei dir da mal sicher, es trifft dich unerwartet. Grausames Blutbad zu Heiligabend, denn ich schenke keinen Trost, bringt Verderben und den Tod, und damit es sich auch lohnt. Warte ich so lange, bis sich alle nacheinander bei dir einfinden. Da stirbst du nicht allein, sondern mit deiner Familie. Und ich verschwinde wieder in die kalte Nacht. Eine Blutspur vor deinem Haus ist der Indikator des puren Grauens, wenn das Böse dich mal packt. Ein verflucktes Fest der Liebe, sowas gibt es bei mir nicht. Schau in meine Augen, zieh den Hass in meinem Blick. Der Antichrist, gefangen in der Finsternis. Und für dich wird Weihnachten in Blut getränkt. Ein verflucktes Fest der Liebe, sowas gibt es bei mir nicht. Schau in meine Augen, zieh den Hass in meinem Blick. Der Antichrist, gefangen in der Finsternis. Und für dich wird Weihnachten in Blut getränkt. Es klopft an deiner Tür, es kriecht durch den Kamin. Es raschelt vor dem Fenster und du kannst mir nicht entfliehen. Die Finsternis verteilt sich in dem